Wissensdaten in Zeitungen, da wird nach wie vor so viel Arbeit reingesteckt. Und wer schon mal selbst versucht hat, am Urlaubsort einen Gottesdienst zu finden, wird merken, wie schwierig das ist, da halt spontan einen Gottesdienst zu finden. Ich finde es ganz essentiell, an der Stelle zu arbeiten. Ganz genau. Da gibt es auch verschiedene Projekte schon, es gibt irgendwelche Apps, die im Kommen sind. Ich glaube aber, dass es unter anderem auch wichtig sein muss, dass wir alle unsere Informationen zugänglich machen, nicht nur Gottesdienstzeiten, sondern darüber hinaus. Aber es ist richtig, ja. Das sind die Erfahrungen. Das Problem, das das Webdesign im Moment hat oder das jetzt vor allem gerade rauskommt, ist, dass Webdesign unter anderem viel von Printdesignern gemacht wird. Ein Printdesigner macht einen Entwurf, meinetwegen in Photoshop oder in Fireworks und hat meinetwegen eine Vorlage, ein Grid, ja, wie er es eben auch bei einer Printvorlage hat und erstellt dadurch dann damit dann ein Design. Oben links die Navigation, oben rechts die Suche, meinetwegen unten nochmal eine zentrierte Navigation, die die Hauptpunkte macht und so weiter und so fort. In der Mitte der Inhalt, vielleicht oben ein Headerbild. Hat lange Zeit ausgereicht. Ich weiß so von den Erfahrungen altgedienter Webdesigner, dass die immer wieder schon Probleme mit Print, in Anführungszeichen, ich will da jetzt kein Fass aufmachen, ne? Aber dass da immer viel schon aufkam, was ist ein Printler und was ist ein Webdesigner oder wer beschäftigt sich häufig mit dem einen oder dem anderen Medium. Und das, was jetzt einfach mit der neuen Flexibilität im Internet dazukommt und mit diesen neuen Medien, mit den Riesenfernsehern, mit den Beamern, mit den kleinen Geräten, mit denen man online gehen kann, ist einfach eine Flexibilität. Flexibilität heißt in dem Fall Herausforderung und Segen. Herausforderung insofern, als dass man seine Inhalte natürlich flexibel verbreiten muss, aber auf der anderen Seite, dass man eben auch flexibel seine Inhalte verbreiten darf. Und wir müssen eben diese Unsicherheit, diese Ebbe, diese Flut müssen wir akzeptieren, mit der müssen wir zurechtkommen. Und ich glaube auch, das ist eine Herausforderung, die können wir ganz leicht meistern, nämlich indem wir uns erstmal bewusst machen, welchen Content, welche Inhalte wollen wir überhaupt veröffentlichen. Ja, da muss der Fokus drauf liegen. Welche Struktur von Inhalt habe ich? Ja? Habe ich zum einen Termine, Bildergalerien, statische Seiten, Slideshow, Items habe ich, keine Ahnung, bei der Andrea auf kirche2.0.at ist es so, die hat Empfehlungen, das ist so Curated Content, also Content, wo sie zwei Sätze dazu schreibt und ein weiteres Feld ist dann der Link. Welche Inhalte habe ich und wie lassen sich diese Inhalte strukturieren? Wie kann ich mit denen umgehen? Das muss die erste Frage sein. Ja? Was möchte ich teilen? Wie kann ich das strukturieren? Und was muss definitiv zuerst unbedingt und sofort erreichbar sein? Ja? Das ist ganz klar. Und dann kann ich mir überlegen, wie gehe ich dann weiter damit um? Ich bevorzuge im Moment den Ansatz von Responsive Web Design. Da zeige ich dann auch ein paar Beispiele und Vorgehensweisen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit Web-Apps, mit bestimmten Frameworks, also mit bestimmten unterstützenden Tools, die schon sehr viel vorbereitet haben, da seine Inhalte zu präsentieren, den zeige ich auch kurz. Und natürlich beispielsweise für WordPress-Blogs gibt es ein Add-on, das haben recht viele schon installiert, wo man letztlich dann gucken kann, dass man auf die Seiten mobil auch zugreift. Aber das ist natürlich begrenzt, deswegen habe ich es durchgestrichen, weil ich halte das nicht unbedingt für den besten Ansatz. Die Vorgehensweise von Responsive Web Design. Also ich möchte jetzt erstmal so die erste Methode ein bisschen vorstellen. Responsive Web Design bedeutet, ein Design für eine Website zu erstellen, bei dem das Design auf die Größe des Bildschirms antwortet oder sich dessen bewusst ist, bewusst mit dieser Größe des Bildschirms umgeht. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich mit meinem iPhone oder mit einem iPad irgendwo auf eine Website gehe und dann doppelklicken muss, damit ich Content sehen kann oder die Zange mache. Letztlich ist es so, technisch haben wir im HTML oder in der CSS-Datei eine Abfrage der Bildschirmgröße. Das nennt sich vom Schlagwort her Media Queries. Also ich zeige auch gleich ein Beispiel. Wir gucken halt also, wie groß ist der Bildschirm, wie groß ist das Browserfenster. Das ist ein Unterschied, ne? Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir gucken, ist es Hochformat, ist es Querformat und wir gucken, was ist die Bildschirmauslösung. Das wird natürlich dann relevant, wenn man dann mit solchen Hammergeräten wie dem neuen iPad zu tun hat, die einfach eine Retina-Auflösung haben. Da muss man natürlich dann auch was machen, ja, mit den Bildern, mit den Icons. Das sind Media Queries. Das heißt also, die CSS-Datei, also die Datei, die die Website designt, in Anführungszeichen, guckt, mit welchem Gerät kommt der Anwender da. Ja? Und dann gibt er bestimmte Werte dafür aus. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Kann man das ungefähr lesen? Nö. Gut. Ja. Moment. Dann machen wir es anders. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Kann man das lesen? Moment. Scheiße. Was? Das hat wieder ein Thema Tisches. Was hier? So, kann man das besser lesen? Ja. Jo. Wenn du es jetzt den Beamer ein kleines bisschen oder so. Wegen den Strichen immer, weil da, die jetzt genau drin waren, aber jetzt passt es. Ja? Okay. Also das ist jetzt das Beispiel von meiner Seite. Ich wollte jetzt halt einfach wirklich dann an einem Code ein bisschen was demonstrieren. Moment. Genau. Also hier ist beispielsweise, das ist die Basisdatei, die Grunddatei von dem Framework, das ich verwende. Das kann ich euch später auch noch zeigen, wie das heißt. Mir geht es jetzt einfach nur allein um diese Abfrage hier. Diese Abfrage heißt schlicht und ergreifend, alle Anweisungen, die ich danach gebe, ja, gelten für ein Bildschirm, der die Größe hat mindestens 768 Pixel und höchstens 959. Und dann kommt bla bla bla, Container soll so breit sein und so weiter und so fort. Das ist letztlich eine If-Abfrage. Damit können wir arbeiten. Das ist die Kernfunktionalität von Responsive Web Design. Zu gucken, sich zu überlegen, welche Grenzen setze ich. Ja, also gehe ich davon aus, ich habe einen großen Fernseher oder einen, keine Ahnung, 27 Zoll Bildschirm. Ja? Also ich sage immer, eine Instanz über 1200 mache ich, dann die 960 Pixel und dann mache ich nochmal zwei kleinere. Das sind so 4-5 Instanzen mache ich in der Regel, außer der Kunde wünscht was mehr. Und die sind in dieser Datei hintereinander? Genau, genau. Und das geht einfach mit diesem AdMedia oder was ja, ist der? Genau, das ist über die CSS3, also über die dritte Version dieser CSS-Auszeichnungssprache, kann ich sogenannte Media Queries machen, also Abfragen der Bildschirmgröße. Super. Ja, also es ist eigentlich total simpel, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Der Rattenschwanz danach ist wirklich, dass man sich erstmal, oder davor, ist, dass man sich erstmal über die Strukturen klar werden muss. Ja? Also welche Größen möchte ich bedienen, wo setze ich, sagen wir mal, die Gewinnstufen, ja? Und wie gebe ich die dann aus? Also ich will jetzt da nur zeigen, es ist eigentlich recht simpel vom Instrumentarium her. Genau, das hatte ich jetzt gerade schon. Also wir müssen weg von festen Größen, also wir müssen weg von dem einen großen Papier, auf dem wir sagen, links oben Navigation, rechts oben Suche und so weiter. Wir müssen uns ein bisschen lösen von diesen vorgeschriebenen Grids, von diesen vorgeschriebenen Layouts, von diesen Einschränkungen. Was ich am Anfang gemacht habe, ich habe tatsächlich wirklich mal mit Stift, Papier und Schere gearbeitet. Es klingt total blöd, aber es macht letztlich auch manchmal ein bisschen Spaß dann, bestimmte Inhaltsblöcke zu nehmen und die dann zu verschieben und zu gucken, also mit Rahmen. Es ist in dem Fall echt hilfreich, zu sagen, okay, ich mache mir jetzt 3 oder 4 Navigationsblöcke und lege die dann so, wie ich mir denke, dass es passen könnte für zum einen mobil klein, also mobil hochkant, mobil quer, das ist dann auch für iPad hochkant, dann die normale Bildschirmgröße 960 und dann nochmal eine große. Ja? Das heißt, ich brauche 4 Navigationsblöcke, also 4 Instanzen, 4 Navigationsblöcke und lege das dann mal. Was passiert? Was passiert mit den Elementen? Wo sollen die dann letztlich hin? Und schließlich ist dann das, was ich am Anfang schon gesagt habe, wirklich zu überlegen, wo muss der Content hin? Wie muss der aufbereitet sein? Was soll da passieren? Und eine der Vorgehensweisen ist, die man da, also was so die Vorreiter des Ganzen sagen, wir müssen eigentlich mit der mobilen Variante anfangen. Also nicht mit der normalen 960, sondern mit der mobilen. Also wie soll das Ganze im Kleinen aussehen? Und dann gucken nach oben. Genau. Also ich hab jetzt schon ein paar Sachen hier mal. Also das ist dieses System, mit dem ich bevorzugt arbeite, das heißt Skeleton. Ist auch verlinkt dann in meiner Präsentation. Über getskeleton.com kommt man dahin. Und da sieht man, was passiert. Also das ist die größte Variante, die angelegt ist. So würde es dann auch auf einem großen Fernseher aussehen. Größer geht es nicht, da ist dann links und rechts was Weißes. Ja? Und wenn man den Browser dann kleiner macht, seht ihr das? Dann passiert was. Nämlich, der Container wird kleiner. Die Spalten sind prozentual angegeben. Das heißt, wenn der Container kleiner wird, dann macht es den Spalten nicht viel aus, die werden halt dann auch kleiner. Entschuldigung. Ja. Die nächste Instanz ist dann, dass Skeleton sagt, okay, das ist dann wahrscheinlich ein Smartphone in der Breite, da kann ich keine Spalten mehr machen, ja? Da nimmt er das Float raus. Also das heißt, die Anweisung, dass sie nebeneinander stehen müssen, entferne ich einfach, dann wird es automatisch in der CSS-Logik nach unten gesetzt und schon sieht es auf dem Smartphone elegant aus. Deswegen sagte ich vorher, erstmal überlegen, in welcher Reihenfolge muss ich was darstellen, also zum Beispiel dieser Block About Skeleton muss da stehen bleiben, weil er nur da Sinn ergibt, in dem Moment, in dem er nach unten rutscht, der Rest. Ist das nachvollziehbar? Also, dass der erste Block letztlich dann nach oben stehen bleibt, muss einem bewusst sein dann. Und die nächste Instanz ist dann eben das mobile Hochkant, was natürlich dann einfach wieder im Container schmaler wird. Das ist dann dieser Übergang. Kannst du ganz kurz was zu dem System sagen? Ist das jetzt nur eine Auszeichnungssprache oder ein ganz eigenes? Dieses Skeleton ist ein Framework, ein CSS-Framework. Das ist letztlich so. im Head von der HTML-Datei nur eingebunden als zweite, dritte, vierte CSS-Datei und es hilft mir dann mit diesem Gedankenansatz umzugehen. Ich muss nicht alles nochmal neu erfinden, neu mir überlegen. Da ist quasi der Container, also die Breite angegeben schon, mehr oder weniger sind die Media-Query schon angegeben und ich kann dann letztlich sagen, okay, ich möchte eine andere Schriftart, ich möchte andere Hintergründe, ich möchte andere Farben, andere Größen. Ja, aber es ist so als Framework, als Tool an die Hand gegeben und da gibt es tausende von. Das ist halt das, was ich bevorzuge, weil ich damit Erfahrung mache und weil es meinem Denken entspricht. So erarbeite ich eigentlich häufig. Also zum Beispiel die Seite ist ganz klar erkennbar, dass das aus GetSkeleton oder aus Skeleton gemacht ist. Ne? Das sieht man ganz eindeutig. Aber das ist ein ganz rohes Design. Also quasi man gestaltet nur den CSS-Code, den man dann woanders dann einbindet. Skeleton ist eigentlich nur dieses Skeleton.css und die bindest du in deinem Head ein und damit kannst du arbeiten. Den Rest musst du selber machen. Also so kommt es daher. Da ist auch noch keine Schrift und nichts definiert. Den Rest musst du selber machen. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, ich habe damit gearbeitet, was ich gemacht habe, ist, ich habe Webfonts verwendet, weil ich finde, das müssen wir machen, das ist einfach eine schöne Sache. Ich habe mein Bild eingebunden, aber sonst eigentlich nicht viel. Ja. Mir sehr einfach gemacht in dem Moment. Gibt es bis dahin irgendwie Fragen? Oder ist das Einleuchten ungefähr? Du machst es ja im Drupal, ne? Das ist jetzt per Hand gemacht. Im Drupal ist das gemacht. Auf Drupal komme ich nachher auch nochmal zu sprechen, aber ich denke, du wolltest jetzt darauf zu sprechen kommen, wie ich es in Drupal mache. Ja? Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob du hast du eine... Arbeitest du gar nicht? Machst du alles komplett von der Hand? Okay. Weil also ich habe zum Beispiel, es gibt so bestimmte Frameworks, die ich schon hin und wieder mal verwende, weil man ja zum Beispiel Reset CSS-Datei, dass also quasi alles in allen Browsern gleich aussieht, bietet sich schon an, die mit einzubinden. Und in dem gleichen Stil binde ich eben Skeleton CSS ein. Reset.css. Also da wird das Margin und das Padding komplett auf Null gesetzt, sodass es... Das heißt also, letztlich ist es dann so, dass ich in der Infodatei bei Drupal angebe, nehme die Design CSS und nehme aber die Skeleton CSS noch mit auf. Und der Rest bleibt sicher gleich. Im Prinzip in jedes Template einbauen. Total. Es ist nur eine CSS. Mach ich morgen. Morgen ist Sonntag. Ja, ich habe doch eine Zugfahrt. Anni muss die Taufe noch vorbereiten. Und deswegen sage ich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, es ist eigentlich nicht schwer. Also, man muss nur einfach den Gedankenansatz, deswegen habe ich mit Content angefangen und mit Struktur, verstehen, dass man dadurch halt einfach auch ein bisschen das Arrangement des Ganzen, ja, auseinander nimmt. Gibt es da irgendwo so eine Art Mini-Anleitung, wie man da am besten startet? Tausende. Okay. Und ich habe ungefähr 25 verlinkt. Gut? Nein, das ist nicht schön, nur eine. Beste, bitte. Die Beste. Deutschland sucht die... worauf ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, war, es gibt eine Handvoll Fallstricke bei der ganzen Geschichte. Lasst bleiben. zum einen die Navigation. Also oftmals hat man 3, 4, 5 Punkte in der Navigation, das passt natürlich oben nicht mehr hin. Wenn ich jetzt dann sage, dann lass das Float weg oder die Display-Variante Inline weg, dann rutscht es nach unten und dann ist der erste Bildschirm schon voll mit Navigation. Ist nicht so der Sinn der Sache. Deswegen gibt es da 1, 2 verschiedene Varianten. Ich bevorzuge immer die mit JavaScript, aber nicht erschrecken, das ist gar nicht so wild. Nämlich, dass die Navigation dann ersetzt wird durch ein einfaches Icon namens Menü. Doch jetzt gerade angeklickt. Na, es passiert nicht. Ich habe es verlinkt. Ja, da ist es. Also, dass man letztlich dann so ein Menüpunkt sieht. Ja. Habe ich mit verlinkt. Muss man wissen. Also, es macht schon Sinn, dann. Ich ziehe es mal kleiner. Seht ihr das? Da muss man sich einfach Gedanken drüber machen, dessen Bewusstsein. Wenn ich diese breite Linie da oben im Smartphone habe, ne, nicht sehr sinnvoll. Und so klicke ich drauf. In dem Moment klappe ich halt nach unten. Der zweite Fallstrick sind Bilder und Videos. Bei Responsive Web Design ist es so, dass man in der Regel gerne mit dem Width 100% arbeitet. Das heißt, in dem Moment, wenn die Spalte verkleinert wird, wird das Bild natürlich automatisch verkleinert. Klingt smart, klingt cool. Das Problem ist aber, die Qualität des Bildes muss unterschiedlich ausgegeben werden, weil auf dem iPhone, wenn ich vor dem Bahnhof stehe und ich muss ein 2,3 Megabyte Bild runterladen, ist nicht. Ne? Auch dafür gibt es wunderbare und ganz tolle verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt auch hier mal ein beispielsweise verlinkt. muss man gucken, was einem am meisten liegt, wo man dann einfach gucken will. Es gibt bestimmte JavaScript-Bibliotheken, die das schon anbieten. Ich weiß, bei Drupal gibt es mittlerweile schon ein eigenes Submodul vom Media-Modul, das das löst. Also da gibt's schon viele Leute, die sich über das Thema schon Gedanken gemacht haben. Was man sich auch noch bewusst sein muss, sind natürlich die Geschichten mit Animationen, mit CSS3-Geschichten, mit Spielereien, mit dem Hovern. Das funktioniert natürlich auf dem Smartphone überhaupt nicht. Ja? Also macht ja keinen Sinn, eine Hover-Navigation für Menü oder was auch immer anzubieten, wenn das auf dem Smartphone nicht funktioniert. Ne? Aber auch dafür gibt es schon Lösungen und Leute, die sich da echt ganz, ganz tolle Sachen einfallen haben lassen. Das sieht man hier. Huhuhu. Weitere Helfer. Modernizer. Ich weiß, vorhin im Titanpad kam die Frage, was macht man mit den Leuten, die keinen entsprechenden Browser haben, der CSS3 nicht lesen kann. Da gibt es auch Leute, die sich schon gute Gedanken gemacht haben. Es gibt die Modernizer JavaScript-Bibliothek, die genau diese Dinge auffängt. Also dass Leute mit dem Internet Explorer, was ist das, 7 oder was, dann online gehen, dass das aufgefangen wird. Ja, und was ich eben schon vorhin beschrieben habe, es gibt Dutzende von Frameworks, die schon bestimmte Rahmenbedingungen, Container, Bildschirmbreiten und so weiter schon mit dabei haben. Ich benutze Skeleton, es gibt aber wirklich ganz viele andere. Es gibt das LESS-Framework, es gibt CSS Grid. Mit Inuit habe ich schon gearbeitet, das ist eine ganz nette Geschichte. Da muss man einfach ein bisschen probieren und sich drauf einlassen. Schmankerl sind natürlich dann letztlich so Geschichten wie Bookmark Alert, also das heißt zu erkennen, wenn jemand mit einem iPhone, iPad oder einem Android irgendwie kommt und sagt, es ist eine JavaScript-Datei, die man dann einbindet, dass der User aufgefordert wird, die Website auf seinem Smartphone, auf dem Home-Bildschirm zu hinterlegen. Nette Spielerei, ich habe es jetzt für einen Kunden machen müssen, der wollte das, finde ich auch ganz nett, ist okay. Was man da natürlich machen sollte, sind die Homescreen-Icons noch einzubinden in der entsprechenden Auflösung und einen Splash-Screen. Aber das sind eigentlich alles nur im Head der HTML-Datei zwei, drei Zeilen und dann ist schon ganz viel Effekt eigentlich gewonnen, weil letztlich ist es dann eine fertige App. Ne? Kurz zu Drupal, weil das ist das CMS, mit dem ich am meisten arbeite. Es gibt mittlerweile das ganz berühmte Zen-Template, Entschuldigung, in der 5. Variante und die sind mittlerweile schon, oder das ist mittlerweile schon komplett responsive. Es ist ein absolut super tolles, eine super tolle Version. Der Versionssprung ist auch von 3 auf 5 gegangen und zu Recht, da hat sich ganz viel getan. Was ich noch empfehlen kann, ist Omega sich mal anzugucken und Mothership. Mothership ist genial insofern, als dass dass der Entwickler damit angefangen hat, auch diese ganzen Wusts von Div-Tags einzuschränken. Das kann man manuell machen. Ist auch schon responsive. Was ich noch verlinkt habe, ist eben ein Modul, das die Geschichte mit den Bildern löst, als Submodul von dem Media-Modul. Wichtig ist auch, dass man die HTML5-Tools mit einbindet und Fences. Fences sorgt eben auch dafür, wie Mothership, dass diese ganzen Diffs mal verschwinden. Okay, also ich weiß nicht. Ach, wir haben ja noch ganz viel Zeit. Gibt es dazu schon Fragen? Oder noch? Oder wieder? Dein Fokus liegt ja auf Drupal. Was ist mit WordPress? Gibt es da was Vergleichbares oder andere Referenzen? Ich meine, das Haupttemplate von WordPress ist mittlerweile schon responsive, ne? Das ist nicht irgendwie 2012 oder so? Oder 12. Also es gibt letztlich genau das Gleiche bei WordPress. Und es gibt auch, ich weiß, es gibt dieses Skeleton schon als WordPress-Template. Das kann man schon so runterladen und dann adaptieren letztlich mit seinen Farben und so weiter. Ich habe gerade auch mal gegoogelt. Also für WordPress gibt es da auch schon. Ja, gut, danke. Und dementsprechend auch Joomla und so weiter. Bei Typo 3 ist es deutlich schwerer, weil man bei Typo 3 mit TypoScript ganz viel arbeiten muss. Und das sind natürlich dann ja, zu dem Thema mag ich mich nicht äußern. Gibt es für MediaWiki auch schon was? Das weiß ich nicht. Tut mir leid, aber ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass es es nicht gibt. Ich kann trotzdem jetzt mit Nachdruck, es ist einfach, aber man muss sich im Vorfeld und im Umfeld und in der Vorgehensweise einfach ein bisschen mehr Gedanken machen. Notfalls mit Papier und Schere. Hat ja auch seinen Charme. Also, noch eine Frage zum Thema Navigation. Mhm. Wie ist denn da so der aktuelle Stand aus dem DesignerInnenleben? Ich habe nach wie vor die Grundlage, dass halt das Design oder dass die Navigationsgewohnheit, dass man also an der einfach festhalten soll. Also dass halt eben links und oben einfach für die meisten User eben schon intuitiv eben diese Stellen vorgegeben und festgelegt sind. Gibt es da neue Erkenntnisse oder bewegen sich so andere Navigationsschwerpunkte so eher im künstlerischen Bereich? Also meine Erfahrung ist, also gerade bei mir ist es ja so, ich stelle ja meine Designs erstmal dem Kunden vor, bevor sie die User sehen. Und ich habe immer so den Eindruck, dass selbst die Kunden schon von vornherein sagen, links und oben. Also es ist so. Der interessante Ansatz bei Responsive ist ja, dass sich dann das oben letztlich dann auf oben beschränkt. Also es verändert sich ja dann von der Struktur her. Also es bleibt halt dann oben. Also an der Stelle gibt es in dem Sinne keine neuen Designempfehlungen oder so. Nee. Usability. Das ist jetzt also die Responsive Design Geschichte. Also eigentlich letztlich simpel nur eine andere CSS-Datei einzubauen, aber sich vorher vielleicht den ein oder anderen Gedanken noch zu machen. Was ich gerne noch vorstellen möchte, weil ich mich damit derzeit sehr intensiv beschäftige, sind Web-Apps. Web-Apps sind auf HTML5 und CSS3 basierende Webseiten, sage ich jetzt mal, die ausgucken wie native wie Apps letztlich. Ich habe es mit das Schaf im Wolfspelz bezeichnet, weil ich nicht ganz nachvollziehen kann, ich bin ja eine Quereinsteigerin, warum die Leute oder die anderen oder meine Kollegen oder wer auch immer da so viel Hype drumherum machen, weil letztlich ist es nichts anderes als eine HTML5-Seite, in die wiederum eine CSS-Datei und eine JavaScript, eine jQuery-Datei eingebunden ist. Und dann halt einfach Inhalte reingepflegt werden. Für mich ist es total simpel und ich mache es total gern. Und es kommen einfach mehr oder weniger schöne Sachen dabei rum. Also wenn man sich da mal hier die Bibliothek anguckt, ich suche gerade mal, das finde ich ganz nett. Es ist natürlich im Browser sieht das nicht ganz so schick aus, aber ich mache es jetzt mal ein bisschen kleiner. Dann kann man ungefähr ahnen, was es für einen Effekt hat. Kann im Browser aussehen wie eine native App. Vor allem, wenn man dann da drauf drückt und es tut sich in irgendeiner Form was. Ja. Die Seite, wo ich jetzt da gerade war, ist eine Beispielseite für ein Framework, und zwar das sogenannte jQuery Mobile Framework. Letztlich ist es, wie ich es gerade gesagt habe, es ist eine CSS-Datei, es sind zwei JavaScript-Dateien, die man einbindet, und der Rest ist eigentlich reines HTML. Und es kann aussehen und kann einen Eindruck erwecken wie eine native App. Und finde ich super interessant. Man muss sich natürlich da wiederum am Anfang Gedanken machen, was will ich zeigen, wie will ich es darstellen, wie will ich meine Inhalte präsentieren. Könnte für den einen oder anderen auch ganz interessant sein. Also ich kann mal erzählen, ich hatte die Idee, das war rechtlich dann ein Problem, ich hätte total gern, bin ja katholisch, die ganzen vatikanischen Texte, die es zum Zweiten Vatikanum gibt, mal so dargestellt. Also ich hätte total gern mal einfach eine App, gehabt, wo ich ganz schnell mal Lumen Gentium nachschlagen kann oder Gaudium et Spes. Weil ich finde, dass die Darstellung auf Vatikan VA unglaublich schlecht ist und ich hätte mir das einfach mal besser und schöner gewünscht und smarter und sexier und wie auch immer. Und war rechtlich ein Problem, aber das wäre für mich so ein cooler Anwendungsfall. Total cool. Weil wir es jetzt gerade von Drupal haben, natürlich so eine Sache. Also ich könnte mir in dem Fall jetzt ganz konkret vorstellen, mit einem Content-Modul zu arbeiten, zu sagen, okay, liefer mir auf der Hauptdomain alle Inhalte im normalen Template auf. Ich lege eine Subdomain ein, die im besten Fall m. in dem Fall tomatedesign.de heißt. Und darauf lege ich ein anderes Template ab und sage dem Content-Access-Modul, wenn der User über m.tomatedesign kommt, dann liefer es bitte mit dem anderen Template aus, nämlich dem jQuery Mobile Content Template. Ja, so kommt das Framework daher. Ist ganz nett. Man kann, ich versuche euch gerade was zu zeigen. Ja, es ist schwer. Also letztlich, wenn man es mit dem iPhone oder mit dem iPad anguckt, das kann ich jetzt leider ganz schlecht präsentieren, ist es echt eine ganz schicke Sache mit Page Transitions, also dass es schiebt oder dass es aufpoppt oder was auch immer. Das ist alles schon grundgelegt. Man bindet die Dateien ein und kann damit arbeiten. Einfach super. Das allererste iPad hat ja damit mal angefangen, weil damals gab es ja gar keine Apps. Das heißt, die Leute haben dann tatsächlich angefangen, diese Dinger als Web-App zu programmieren. Genau. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Was ist der Grund, warum man davon wieder so völlig abgegangen ist? Brauche ich damit weniger Sachen runterzuladen, weil letztendlich die Grund-App schon da ist und ich nur noch Content runterlade? Auf der anderen Seite, wenn es nur eine CSS ist, das kann ja auch nicht so schrecklich viel ausmachen. Macht das mehr aus? Also was ich vorhin in der ersten Session schon gesagt habe, ich glaube, es gibt gewisse Einschränkungen, die du in der Web-App hast. Das kannst du natürlich auch nicht nutzen, wenn ich jetzt nicht online bin, ne? Das ist ganz klar. Genau, ja. Das ist die eine Einschränkung. Die andere ist natürlich, du kannst bestimmte Dinge einfach nicht benutzen, also das Gyroskop oder so, ja, okay. Geschichten. Ja. Die Kamera geht, aber es ist natürlich ein bisschen komplexer, ja. Wir sind aber jetzt auf der Basis, dass wir erstmal nur in normal plane Informationen mal rausgeben wollen, ja, meinetwegen von der Bistumszeit oder so, ja. Und da wäre das eigentlich ein ganz cooler Ansatz auch. Ne? Ich glaube, dass es zwei Punkte sind, die Web-Apps so noch nicht ganz so ins Bewusstsein gerufen haben, ist zum einen, dass es geschickte Werbeleute gab, die gut damit umgehen konnten, native Apps zu verkaufen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Leute mittlerweile mitbekommen haben, dass sie aufs Smartphone müssten und dann brauchen sie unbedingt eine App. Und eine App heißt für viele Leute halt einfach im App Store zu sein. Und im App Store bist du in der Regel mit einer nativen App. Es gibt, habe ich jetzt hier auch geschrieben, es gibt dieses sogenannte Senja und dieses Senja kann ein auf jQuery Mobile basierende Web-App in einen Container packen, den man dann in den App Store zum Beispiel bei Apple hochladen kann oder den Android Store. Also die Dinge gibt es schon. Das heißt, es gibt mittlerweile auch im App Store Apps, die Apps heißen und auch als Apps aussehen, aber Web-Apps sind. Etwas kompliziert, ja, ich weiß. Aber es hat viel was mit Werbung zu tun und ich hatte mal einen Kunden, der hat gesagt, wir müssen aber unbedingt in den App Store. Mir ist egal, ich will das kostenlos machen. Ich zahle die App und ich will da kein Geld verdienen, aber ich will unbedingt im App Store präsent sein. Kann ich nachvollziehen. Ja, das ist nur fair enough, ne? Aber völlig in Ordnung. Das ist für ihn so eine Art Werbung quasi, der App Store. Mhm. Dass man aber in den App Store auch ohne native, ne? Bla bla bla. Wie ist da deine Empfehlung für uns als Kirche? Soll Kirche auch in den App Store rein? Eine einzelne Kirchengemeinde? Nee, ich glaube, das wäre too much. Das wäre zu viel. Ich glaube, es ist wichtig, Bewusstsein dafür haben und zu gucken, das habe ich in der ersten Session schon auch gesagt, was können die Instrumente sein, um aufs Handy zu kommen. Ja, kann das sein, einfach einen Instagram-Kanal zu haben oder bei Foursquare irgendwie mit dabei zu sein? Ich glaube, was der erste und wichtigste Punkt sein muss, ist, dass wenn man eine Website aufruft, wenn man vor einer Kirche steht und die Website irgendwie dann bei Google findet, was sind die Gottesdienstzeiten und wer ist Kontaktansprechpartner, wer ist Team? Das muss erkennbar sein auf dem Smartphone. Und wie man das bewerkstelligt. Das könnte ich mit so einer einfachen Web-App machen. Also ich meine, das wäre jetzt genau meine Idee, die ich das jetzt gesehen habe. Ja. Das wäre doch ideal, wenn man jetzt den Gottesdienstplan da sehr einfach hat. Ja, ganz klar. Und das geht auch manuell, weil... Mit einem QR-Code an der Kirchentür? Mit einem QR-Code an der Küchentür, die quasi verlinkt auf eine mobile Seite, die sich durch eine Web-App quasi darstellt. Ja. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt auf meiner Webseite, ich sage jetzt mal 50 Seiten und auf der mobilen dann nur 20 oder 15? Das kommt darauf an, auf was von einem System deine Webseite passiert. Ich fände es nicht gut. Deswegen bevorzuge ich immer den Responsive-Ansatz, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass alles erreichbar ist. Hört sich jetzt widersprüchlich an, ja? Aber mir geht's um zwei Dinge. Mir geht es darum, wenn ein Fremder kommt, von der Kirche steht, muss er bestimmte basale Informationen bekommen. Und wenn er die ganz schnell über eine Web-App bekommt, okay. Aber eigentlich müsste konsequent sein, dass man alle Inhalte macht. Das ist eigentlich zwei Stadien letztlich. Also dir würde ich jetzt zum Beispiel empfehlen, deinen Auftritt nicht zu beschränken, mobil. Würde auch nicht zu deinem Anspruch passen, finde ich. Also du bist Gestalter, du bist Designer. Warum beschränken? Und ich denke da an andere Seiten. Zum Beispiel, okay. Zum Beispiel die kleine Seite des Superintendenten von Wien, ja? Die 500 Unterseiten hat. Ja. Ja? Und ob man da nicht dann die wichtigsten eben dann rausnimmt für so etwas. Das war die Idee im Hintergrund. Ja, und das finde ich immer schwierig. Ich ärgere mich dann immer, wenn ich... Ich gehe jetzt mal von mir und meinem User-Verhalten aus. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich, wenn ich sehe, es gibt ja, deswegen empfehle ich zum Beispiel diese WordPress-Plugins nicht. Weil ich mich unglaublich ärgere. Man muss nämlich, wenn man dieses Plugin, zum Beispiel dieses mobile Plugin installiert, anklicken, dass die Seiten erreichbar sind. Und ich mache es dann manchmal, man kann ja unten den Schalter dann ausmachen, aufs normale Theme umschalten. Und dann sehe ich, da ist eine About-Seite, die in der mobilen App nicht, oder in dieser mobilen Version nicht ausgezeichnet ist, wo ich mich tierisch ärgere. Die About-Seite ist die erste Seite, die ich eigentlich nach der Startseite lese, weil ich wissen will, wo bin ich jetzt da gerade. Und wenn die im mobilen Template hinterlegt ist, kriege ich so einen Hals. Aber das liegt nicht an den Leuten, die es nicht machen, sondern an der Gestaltung des Moduls. Das muss eine Opt-out-Funktion sein. Also. Ha! Okay, Fragen. Gibt es irgendwelche Untersuchungen? Thema Gottesdienstplan, Ansprechpartner, also nach was die Leute als erstes suchen. Was sind denn so die fünf wichtigsten Dinge, nach denen Leute, die vor der Kirche stehen, suchen? Hast du Google Analytics? Ja. Also, kannst du da die Suchbegriffe angucken? Von meiner eigenen Webseite dann, ja. Hm? Nee, ich frage die jetzt so ganz allgemein. Okay. Ist da irgendwie Untersuchung drüber oder gibt es da vielleicht eine aktuelle... Also da ich nicht im institutionellen Bereich arbeite, kann ich das nicht beantworten. Mhm. Also, gibt es bestimmt. Ich würde halt einfach nach den Suchbegriffen gucken. Ich würde gucken, nach was suchen die Leute und das als erstes anbieten. Das würde ich sowieso generell immer machen. Bei uns ist das Kindertagesstätte. Das ist der Hauptsuchbegriff, warum Leute bei uns auf die Webseite kommen. Ja. Mhm. Ja, da suchen sie ganz oft nach Kontaktmöglichkeiten einfach. Ja, Telefonnummer oder sonst was, das ist eigentlich das Wichtigste. Es ist zum Beispiel eigentlich so eine zweischneidige Geschichte. Ne? Mache ich zum Beispiel eine Karte, ganz links, sodass es oben bleibt. Wenn ich weiß, dass die Hälfte der Leute ja in der Regel vor der Kirche stehen, wenn sie es aufmachen. Wozu brauchen die dann eine Karte? Ja? Also manchmal ist es dann auch ganz hilfreich, den eigenen Menschenverstand nicht auszuschalten und zu überlegen. Jetzt habe ich euch wieder erschlagen, ich weiß. Nur eine kurze Anmerkung, hier in Frankfurt gibt es ein Projekt mit Verbindung QR-Code und eine Art mobile Ansage. Also so eine Art Städte-Rundweg, wo auch kirchliche Gebäude verknüpft sind. Ich habe jetzt den Fachbegriff dafür nicht. Also die Idee ist einfach, dass man den QR-Code abscannt und dann halt irgendwie 30 Sekunden über den Platz, wo man gerade ist, was gesagt bekommt. Ließ sich ja auch einfach umsetzen, ja, mit irgendeiner Sprachdatei, wo man klar, Soundcloud oder, einbinden und hier, unser Pfarrer begrüßt Sie hier. Super. Kurz predigt. Da ist ja Bochum Friedenskirche, ganz tolles Projekt in der Ausstellung mit, ich glaube, 42, oder? Nee, teilweise nicht. Ich glaube, 42 QR-Codes. Und muss dein Smartphone mitbringen und auch Kopfhörer, weil es sind dann verschiedene Großformatik. Das eine ist, da musst du dich dann wieder auf den Boden legen und oben so 2 oder 3 Meter große QR-Code. Und das ist eine virtuelle Führung durch die Sixtinische Kapelle mit Musik und anderem dran, 3D. Super gemacht. Das, also da kannst du gut sehen, was da möglich ist. Ne? Ah ja. Ich kann mal gucken, ob ich den Link auf die Stelle finde. Das finde ich irgendwie eine ganz geniale Sache, eigentlich hier ja, genau. Der QR-Code. Der wird, glaube ich, ein bisschen zu selten benutzt in unserer Praxis. Aber auch oft falsch. Ich habe es vorhin schon erzählt. Ist die Eintrittshürde doch immer noch sehr hoch, damit jemand den nutzt? Also ich weiß nicht, ob ihr es nutzt, aber mir ist es so oft am Anfang passiert, dass ich auf einer Seite gelandet bin, die eben auf dem Smartphone nicht schick war. Aber dann frage ich mich, was soll denn das? Ganz ehrlich. Das ist auch mein Eindruck, ja. Warum soll ich mit meinem Smartphone auf einer Flash-Seite landen? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, manchmal hilft auch Menschenverstand. Das klingt hart, aber es ist so. Das ärgert mich dann, weil ich mir denke, das ist eine Chance vertan. Ein schönes Beispiel für QR-Code war ja dieser riesengroße Banner, der da irgendwo in Deutschland hing, wo, ich weiß jetzt den Namen bitte nicht auswendig, aber sinngemäß drauf stand, Dirk, warum hast du mich mit dieser Schlampe betrogen? Ja? Ich lasse mir das nicht gefallen, die Bühne habe ich hier hinterlegt und da war der QR-Code drauf. Ne? Und wenn du dann draufgekommen bist, bist du draufgekommen, dass es eigentlich eine Werbung war von einer Firma, die Banner erstellt. Ja? Aber das fand ich gut gemacht. Ich glaube, wo war das? Im Wahlkampf, wo Parteienwerbung QR-Code war und die wurden dann überklebt von anderen. In cool. In NRW wirbt die Freie Wählerliste mit einem riesen QR-Code, der politische Informationen hat statt einem Link. Also ein Link ist da auch drin. Ich kann das Foto davon gerne mal posten. Dann könnt ihr vielleicht das Ding abscannen. Also auf Facebook gibt es eine Gruppe. Im März war eine Tagung Kirchenweb 2.0 in der Katholischen Akademie Rottenburg-Stuttgart. Und danach hat sich eine Facebook-Gruppe gegründet, wo gerade diskutiert wird, aber so viele Sachen vorbereitet werden, ne? Wie man QR-Codes in der Internetseite ansetzen kann. Hast du da auch einen Link dazu? Oder? Ja. Also, Das ist allerdings nicht so gut, ne? Ich glaube, jeder kann hinzufügen. Wer kann hinzufügen? Wer auch? Ich glaube, jeder kann hinzufügen. Ja. Dann was ist denn hinzufügen? Dann unter Facebook eine Freundschaftsanfrage zu stellen. Ja, gerne. Also ich kann immer noch betonen, guckt euch euren Content an, überlegt eure Zielgruppen und die Use Cases, also die Anwendungsfälle, die eure Leute haben. Ich habe mir gestern aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr zu welcher Gelegenheit, es ging um Kasualien, ne? Also dass irgendeiner meinte, dass der Hauptzugbegriff seiner Seite seien eben Leute, die kommen wegen Taufen, ja, und so weiter. Klar, wenn die Leute nicht mehr ganz so in den Gemeinden verortet sind, dann kommen sie halt nur noch zu diesen Gelegenheiten. Und dann muss man halt gucken, dass auch das mobil ordentlich erreichbar ist. Ne? Ich noch eine Frage, weil du bist ja die Fachfrau dafür, ja. Wenn ich bestimmten Content reinschreiben soll, den du für wertvoll findest, dann gibt es auch Content, den man sein lassen kann. Ich denke vor allem so an den doppelten Content. Wenn ich jetzt meine eigene Homepage für die Kirchengemeinde mache, dann haben wir ja sehr viele Themen, die findet man an 1000 anderen Stellen. Sprüche für die Todesanzeige, wie heiraten wir, so ganz allgemeine Sachen, biblisches Hintergrundwissen und so weiter. Bist du der Meinung, dass man auf diesen doppelten Content verzichten kann, auf einer kirchengemeindlichen Homepage und einfach verweisen kann, woanders hin? Oder hat auch dieser doppelte Content Sinn, auch wenn der Inhalt jetzt zum 10. Mal wiederholt wird? Ich glaube, auch da macht es Sinn, wiederum nicht generell zu antworten. Ich glaube, es ist ganz schwer. Also ich glaube, dass es Sinn macht, sich bewusst, also ich glaube, es kann in einigen Fällen Sinn machen, sich bewusst dafür zu entscheiden, den doppelt zu machen. Und ich glaube, es kann auch Sinn machen, auf guten, anderen Content einfach zu verlinken. Ich kann es nicht ohne Beispiel groß belegen, aber ich glaube, auch da gibt es kein Best Practice. Ich glaube, wo man aufpassen muss, ist ein, ja. Also ich würde auf einer Gemeinde-Homepage nicht das Gleiche schreiben, was woanders schon steht. Das ist, glaube ich, das widerspricht der Idee des Internets. Weil das Internet ja gerade diese Möglichkeit hat, mal eben einen Hyperlink zu setzen. Aber wir haben zum Beispiel auf unserer Gemeinde-Homepage auch die Themen Taufe und Kircheneintritt angesprochen. Aber dann einen individuellen Text, wo dann auch darauf hingewiesen wird, auf die Möglichkeiten bei uns in der Gemeinde oder bei uns im Kirchenkreis, wie läuft das denn bei uns? Also wirklich dann auch einen individuellen Text, dann finde ich das in Ordnung, dass man es hat. Aber wenn man letztendlich einen Text, der woanders schon ist, nur direkt übernimmt, dann tut es der Hyperlink, glaube ich, besser. Das halte ich nicht für gut. Also ich bin jetzt auch noch bis morgen da, wenn es da noch Fragen gibt. Ich habe am Ende der Präsentation, die ich jetzt natürlich sofort online stelle und zur Verfügung stelle, dann noch die für mich wichtigsten und interessantesten Links zusammengefasst. Natürlich gibt es da noch 1500 andere. Grundlegend ist letztlich für mich immer dieser List Apart Artikel und das A Book Apart Buch empfiehlt sich auch total, wenn man die Zeit und die Lust und so weiter hat. Und ja. Okay. Dachte ich mir schon. Ich würde nur jetzt gern nachschauen und deswegen die Session beenden. Vielen Dank.